Ein schönes Beispiel für dieses Prinzip wird in einer Geschichte von einem chinesischen Regenmacher erzählt. Richard Wilhelm, der viele Jahre in China lebte und der erste Übersetzer des I Ching war, hat sie Carl Gustav Jung erzählt. In Qiaoshao kam es zu einer großen Dürre. Menschen und Tiere starben zu Hunderten. Voller Verzweiflung ließen die Leute einen alten Regenmacher rufen, der in den nahegelegenen Bergen lebte. Richard Wilhelm sah, wie der Regenmacher in einer Sänfte in die Ortschaft gebracht wurde, ein sehr kleiner, graubärtiger Mann. Er sagte, er wolle ganz für sich allein in einer kleinen Hütte vor der Ortschaft bleiben. Und nach 3 Tagen regnete es. Es schneite sogar. Richard Wilhelm gelang es, zu einem Gespräch vorgelassen zu werden. Und so konnte er den alten Mann fragen, wie er den Regen erzeugt habe. Der sagte jedoch, den habe ich doch nicht gemacht. Wie sollte ich denn? Aber nach kurzem Schweigen fügte er hinzu, sehen Sie, es war so. Durch die Dürre war die ganze Natur und waren auch die Menschen zutiefst verstört. Sie waren nicht mehr im Dau. Als ich herkam, ergriff auch mich diese Verstörung. Es war so schlimm, dass ich 3 Tage brauchte, bis ich wieder ganz in mir gefestigt war. Und mit einem Lächeln fügte er hinzu, dann hat es natürlich geregnet. Die abendländische Alchemie und Astrologie, ich meine die echte Astrologie, nicht die albernen Zeitungshoroskope, über die wir uns manchmal amüsieren, aber auch die daoistische und konfuzianische Tradition wissen von Entsprechungen zwischen den verschiedenen Daseinsbereichen, dem Unbelebten, der Pflanzen, Tier, Menschen und Himmelswelt. Wir könnten auch sagen, zwischen dem Materiellen, Biologischen, Psychologischen und Spirituellen. Diese Entsprechungen bilden sogar die Grundlage der Spiritualität in diesen Systemen. Paracelsus, einer der großen Alchemisten, schrieb beispielsweise, dass alle Muster des Himmels und der Erde auch im Menschen zu finden seien. Jede Philosophie oder Medizin müsse den Makrokosmos, den gesamten Kosmos, im Mikrokosmos, dem einzelnen Menschen, wiederfinden. Ähnlich äußert sich der balinesische Heiler Jakota Rai. Wenn du gesund und stark sein möchtest, hör auf deinen Körper. Lerne aus deinem Leben und lass nicht zu, dass negative Gefühle sich in deinem Körper niederschlagen. Du setzt dich nicht nur für die individuelle Gesundheit ein. Dein Körper ist ein Mikrokosmos der Erde. Sorge für deinen Körper und du sorgst für die Erde. Aufgrund der Entsprechungen zwischen Himmel, Erde und Menschen erweisen sich Ereignisse, die zunächst unverbunden erscheinen, aus einer anderen Perspektive als Teile eines größeren Zusammenhangs. Wo wir zunächst nur zufällige Überschneidungen sehen, zeigen sich bei einer Weitung unseres Gesichtsfeldes Verbindungen. Und die Verbindung liegt in der Selbstähnlichkeit der Muster. Ein Beispiel für dieses Prinzip ist der Snake Dance, den Trudy Sable in ihrer Dissertation über die Weitergabe des Wissens bei den Mi'kmaq beschrieben hat. Bei diesem Tanz, zu dem sich die Tänzer hintereinander aufstellen, wobei sie einander die Hände auf die Schultern oder um die Taille legen, geht es um eine Halbpflanze von schlangenähnlichem Wuchs. Doch in den Bewegungen der Tänzerschlange, zusammen mit der Begleitung durch Rasseln und Gesänge, offenbart sich ein weites Geflecht von Beziehungen zwischen den Menschen, der Pflanze, den Energien dieser Pflanze und ihres Beschützerwesens, ja sogar dem Wechsel der Jahreszeiten und den Sternen. Beim Studium eines einzigen Tanzes oder einer einzigen Pflanze, so resümiert Trudy Sable, zeigt sich ein ganzer Kosmos von Beziehungen, von Informationen über die Welt. In der griechischen Mythologie waren die höheren Daseinsbereiche durch die Götter vertreten, die gelegentlich in die Belange der Menschen eingriffen, aber auch unabhängig von den Menschen ihren ganz eigenen Verrichtungen nachgingen. Ich sage vertreten, aber ich bin sicher, dass die Griechen ihre Götter nicht als bloße Symbole sahen, sondern als Kräfte, die an Wendepunkten, wie sie in der griechischen Tragödie dargestellt werden, wirklich in den Lauf ihres Lebens eingriffen. Diese Schauspiele waren buchstäblich Stücke ihres Lebens, wie es für unsere Kultur die Folgen von Vorabendserien im Fernsehen sind. Was ist dir lieber? Wieder etwas Ähnliches haben wir im Wayang, dem javanischen Schattentheater. Die Stücke werden meist abends für das ganze Dorf aufgeführt und können sich über mehrere Nächte hinziehen. Man geht davon aus, dass nicht nur die Menschen zuschauen, sondern auch die Ahnen und Götter, sowie Geister und Dämonen aller Art. Die Götter und Geister gelten sogar als das eigentliche Publikum, während die Menschen nur so am Rande vorbeiziehen. Die Sprache dieser Stücke ist ein Spiegel aller historischen Entwicklungsschritte der Landessprache. Altjavanisch, Sanskrit, in dem die Götter angeredet werden, Neujavanisch und amerikanischer Slang. Die Aufführung wird als glückverheißende Zusammenkunft von Göttern und Menschen angesehen. Das zeigt sich schon an den in der Aufführung dargebotenen Geschichten, die sich vor allem um verheißungsvolle oder bedeutsame Koinzidenzen drehen. Im Stück gibt es wie im Leben verschiedene Welten und Zeiten, die sich überschneiden und mitunter innig mischen können. Und wenn die Welten sich begegnen, ist der bedeutsame und folgenreiche Augenblick der Koinzidenz erreicht. Das eigentlich Feinsinnige am Baiyang, seine Lehre, zeigt sich in dieser Koinzidenz der Welten. In einem einzigen Stück begegnen uns die Welt der Dämonen, die unmittelbare sinnliche Welt der Natur, die Welt der heroischen Ahnengestalten, die Welt der alten Gottheiten, eine ferne kosmische Welt reiner Kraft und die Welt der Clowns, eine moderne pragmatische Welt, in der jeder zusehen muss, wie er durchkommt. Alle diese Welten existieren zusammen und es gibt Begegnungen, Konfrontationen, Schlachten zwischen ihnen. Jeder hat ihre eigene Zeitdimension, aber alle diese Zeitdimensionen treten gleichzeitig in Erscheinung. Und vergessen wir nicht, dass die Welten und Zeiten für die Javaner tatsächlich zusammenkommen. Das ist nicht einfach ein Märchen. Märchen sind übrigens in diesem Sinne auch nicht einfach nur Märchen, Allah, es war einmal. So, Vanessa, in diesem Brief habe ich versucht, dich mit den Mustern vertraut zu machen, die sich durch alle Ebenen unserer Wirklichkeit ziehen. Die dynamischen Fraktale von Natur, Leben und Geist. Die seltsamen Attraktoren, die diese dynamischen Fraktale in Aktion zeigen, mitten im scheinbaren Chaos, wo sie Seen der Ordnung in all dem Strömen bilden und das verbindende Prinzip aller Größenordnungsstufen sind. Ich habe auch gezeigt, wie dies in vielen verschiedenen Traditionen als das Prinzip wie oben, so auch unten, das Prinzip von Mikrokosmos und Makrokosmos zum Ausdruck kommt. Hier der Mensch, dort Himmel und Erde, ineinander gespiegelt. Heute Nachmittag wird es darum gehen, dass diese Dinge nicht nur für andere Kulturen und Zeiten gelten. Auch wir können uns die bedeutsame, die glückverheißende Koinzidenz jedes Augenblicks, die Jetztheit, durch unser Fühlen erschließen und so zu vielen Bedeutungsebenen durch Resonanz Kontakt aufnehmen.